Ich glaube, bei dem guten Wetter und ja, diesen ganzen Dingen werden jetzt nicht arg viel mehr Menschen kommen. Trotzdem schön, dass ihr alle hier seid. Im Namen der Initiative Kritischer Studentinnen. Das ist ein weiterer Vortrag in der Reihe Not a Compliment, Kritik des Geschlechterverhältnisses. Der heutige Vortrag wird sich um die männliche Subjektkonstitution hinsichtlich Sexualität, Macht und die Abwehr des Weiblichen drehen. Vielleicht zwei, drei Anmerkungen noch vorneweg. Der Vortrag wird aufgezeichnet und wird danach auf der Seite zum Nachhören zu finden sein. Und zum anderen, da vorne sind so zwei Spendentöpfe, vielleicht könnte man die durchgeben und es wäre schön, wenn die nachher auch wieder hier vorne landen würden. Warum die IKS einen solchen Vortrag zur kritischen Reflexion von Männlichkeit als relativ wichtig befindet, lässt sich auch bereits schon mit einem sehr kurzen Blick in die öffentlichen Debatten begründen. Seien es die Diskussion um die mögliche homosexuelle Neigung des Mannes, der in Orlando 49 Menschen aus der LGBTI-Community aus Hass erschoss, oder die Debatte um die Änderung des Paragraphen 177, der vornehmlich eben Männern ein Nein als Nein zu verstehen geben soll. Während in klassischen antifeministischen Argumentationen die Biologie meist dafür herhalten muss, Ungleichberechtigung zwischen Mann und Frau zu legitimieren bzw. verschiedene Unterschiede im Verhalten zu erklären, werden in neueren Diskussionen um den sogenannten Genderismus, so nach AfD und Co., zwar zwei Geschlechtern bestimmte Rechte zugesprochen, die naturgegebenen Unterschiede, Hierarchien und die binäre heterosexuelle Ordnung bleiben jedoch genauso unangetastet wie zuvor. Die Geschlechtscharaktere werden auf die Natur zurückprojiziert und darin eben verewigt. In all dem Gerede von der Genderdiktatur und der Gleichmacherei der Geschlechter vernimmt man jedenfalls ziemlich deutlich den Ruf und eben auch die Sehnsucht nach wieder einer Eindeutigkeit in der Geschlechterordnung, endlich wieder eine richtige Frau, endlich wieder ein richtiger, ein starker Mann sein zu dürfen. Zugunsten dieser Ordnung muss natürlich eben ausgeblendet werden, dass es sich um ein Verhältnis handelt, das heißt, in dem Männlichkeit und Weiblichkeit eben als relationale Konstrukte sich immer aufeinander beziehen müssen und eben auch erst in An- oder Abgrenzung zueinander eben Bedeutung erhalten. Wie tief dabei die Definition von Männlichkeit mit ökonomischen Strukturen verwoben ist und keine individuelle Identität darstellt oder sich eher allgegenwärtig in sozialen Beziehungen eingegossen sieht, wird unter anderem eben auch versucht, in kritischen wissenschaftlichen Forschungszweigen zu erörtern. Deswegen ist Professor Rolf Pohl hier, sein Forschungsschwerpunkt ist eben Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, NS-Forschung, aber eben auch zur Geschlechterfrage von Männlichkeit, sexueller Gewalt in einem männlichen Krisendiskurs. Ne? Damit würde ich das Wort jetzt auch an ihn übergeben. Ja, dann begrüße ich Sie auch hiermit herzlich zu diesem unsäglich schwülen und heißen Wetter. Ich hoffe, dass wir es gut durchstehen, Sie und ich. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, der dreiviertel Stunde wahrscheinlich dauern wird. Ich habe dann noch etwas danach drangehängt, was ein bisschen auf die Aktualität der Ereignisse im Zusammenhang mit den Diskursen, die geführt wurden nach den Ereignissen in Köln, eingeht, vor dem Hintergrund meines sozusagen Männlichkeitserklärungsmodells. Wenn wir und ich und Sie noch genug Luft und Lust haben, dann, ich frage dann einfach, wenn das soweit ist. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also, das Thema ist die männliche Subjektkonstitution. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe gehört, dass der Vortrag von Jana Klein auf diese männlichkeitstheoretischen Vorstellungen von mir, die ja eher psychoanalytisch und gesellschaftstheoretisch orientiert sind, bereits eingegangen ist. Vielleicht sind ja einige von Ihnen oder wahrscheinlich sind einige von Ihnen auch da gewesen. Ich bin dankbar dafür, dass ich das sozusagen aufgreifen und hier nochmal genauer und vertieft vorstellen kann. Mein Schwerpunkt dabei und mein Zugang ist, wie gesagt, ein eher subjekttheoretischer und zugleich ein gesellschaftstheoretischer Zugang zur Frage nach der Konstitution von Männlichkeit in einer nach wie vor männlich dominierten Kultur und Gesellschaft. Was ist damit gemeint? Der soziologische Ausgangspunkt sind zwei Konzepte. Sie kennen das vermutlich, Cornells Konzept der hegemonialen Männlichkeit und Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft und des männlichen Habitus. Beide Theorien bieten wichtige Anschlussstellen für eine subjekttheoretisch orientierte Theorie der männlichen Sexualität. Cornell unterscheidet in ihrer Analyse der historisch wandelbaren sozialen Herstellung von Männlichkeiten ja drei Bereiche, also ich fasse das jetzt sehr knapp sozusagen zusammen, drei Bereiche, in denen der Kampf um Hegemonialität, also Vorherrschaft, in seiner doppelten Bedeutung, nämlich als Kampf um die Führung in der Binnenhierarchie, in der männlichen Genusgruppe und als gemeinsamer Kampf aller Männer zur Sicherung ihrer Vormachtstellung gegenüber den Frauen, sichtbar wird. Also diese drei Bereiche. Machtbeziehungen, Produktionsbeziehungen und in dem, was Cornell Kataxis nennt. Kataxis meint die emotionale Bindungsstruktur, die Struktur emotionaler Bindungsverhältnisse. Also die Beeinflussung der emotionalen Bindungsmuster durch das soziale Geschlecht und damit die an libidinöse Besetzungsvorgänge gebundene Struktur und Dynamik des objektgerichteten sexuellen Begehrens im Rahmen des gesellschaftlichen Arrangements der Geschlechter. Dabei geht es aber nicht um emotionale Bindung in wechselseitiger Anerkennung, sozusagen auf Augenhöhe, sondern um eine männliche Zugriffsbereitschaft auf buchstäblich zum Objekt in dieser Wahrnehmung gemachten Frau und ihren Körper, ohne dass ihr ein eigener Subjektstatus zuerkannt wird. Dieses Konzept der Kataxis wird von Cornell nicht weiter systematisch ausgeführt, lässt sich aber gut mit Bourdieus Ansätzen zur sogenannten doppelten Distinktions- und Dominanzstruktur von Männlichkeit verbinden. Er meint etwas Ähnliches. In deren Zentrum steht eine gesellschaftlich konstituierte und in den männlichen Habitus eingelassene Libido Dominandi, wie er es nennt, in der sich der Wunsch ausdrückt, Zitat, die anderen Männer zu dominieren und sekundär als Instrument des symbolischen Kampfes die Frauen. In männlich dominierten Kulturen müssen Männer folglich ihre fragile Männlichkeit insbesondere den Frauen gegenüber beweisen, unter den Männern selbstverständlich auch. Bourdieu nennt das Spiele des Wettbewerbs unter den Männern und die Frauen nehmen dabei die Funktion, das ist ein Ausdruck, den er von Virginia Woolf übernommen hat, die Funktion von schmeichelnden Spiegeln ein oder sollen diese Funktion einnehmen. In männlich dominierten Kulturen müssen Männer folglich ihre fragile Männlichkeit insbesondere den Frauen gegenüber beweisen, wobei diese Männlichkeitsbeweise in erster Linie der Abwehr angstauslösender Gefahren dienen, die von den Frauen für die männliche Integrität auszugehen scheinen. Zitat Bourdieu, die fanatische Exaltierung der männlichen Werte, so heißt es bei ihm, findet ihre düstere Entsprechung in den Ängsten, die die Weiblichkeit hervorruft. Das Hauptinstrument zur Angstabwehr und damit wichtigstes Ausdrucksmittel der Männlichkeitsbeweise aber ist das symbolisch zum Phallus aufgeladene Genital des Mannes und damit seine Sexualität. Die Reproduktion und die Sicherung der männlichen Herrschaft erfolgt in einer phallozentristischen Gesellschaft durch ihre Einschreibung in den Körper und insbesondere in die Geschlechtsorgane, die Bourdieu, weil sie den Geschlechtsunterschied verdichten, prädestiniert sind, ihn zu symbolisieren. Bourdieu geht es damit letztlich um eine Sozioanalyse, wie er es nennt, des androzentristischen Unbewussten. Das kann jetzt leider nicht weiter vertieft werden, macht aber deutlich, dass es da Anschlussstellen gibt und Berührungen zu dem Konzept der Kataxis von Cornell, insbesondere für eine wichtige psychoanalytische Konzeptualisierung der männlichen Sexualität. Es zeigt allerdings auch die Grenze dieser soziologischen Sichtweisen, denn beide können ihre soziologischen Modelle nicht subjekttheoretisch wenden oder vertiefen. Also bei Cornell scheitert er sozusagen fachlich, nicht als Soziologe, und Bourdieu hat heftige Abwehr oder Abneigung gegenüber der Psychoanalyse, obwohl er Begriffe von Eger benutzt, nicht? Libido dominandi und so weiter. An dieser Stelle stoßen wir außerdem auf ein Defizit innerhalb der Psychoanalyse selbst, sowie in jenen geschlechtertheoretischen Ansätzen, die sich auf sie beziehen. Sexualität, auch im Sinne von Freuds erweiterter Definition von intersubjektiver Psychosexualität, ist im Zuge der Geschichte der Psychoanalyse und ihrer Schulen nahezu ein Anathema geworden. Eine Entwicklung, die Paul Parin schon 1986 in seinem kleinen Aufsatz Die Verflüchtigung des Sexuellen als Verlust der materiellen Basis und damit des heuristischen Werts der Psychoanalyse beklagt. Eine Stelle einer Analyse der Struktur und Genese des spezifisch männlichen, an die Genitalität gekoppelten Begehrens im Rahmen einer Gesamtkonzeption von Sexualität ist eine modische Theorie der Geschlechtsidentitätsentwicklung getreten, als deren Bezugspunkt und Fundament auch in vielen feministischen und geschlechtertheoretischen Ansätzen ein fragwürdiger, aber in seinem vielfältigen Siegeszug nicht mehr aufzuhaltender Begriff der Identität steht. Was ist damit gemeint? Der Begriff Identität ist omnipräsent geworden und hat eine beispiellose Karriere in zahlreichen öffentlichen Feldern, in der Alltagssprache und in vielen Fachdisziplinen hingelegt. Also wenn man eine normale sozialwissenschaftliche Bibliothek einen Suchbegriff Identität eingibt nach Einträgen, dann kriegt man in der Regel zwischen 200, 300, 400 Einträge, Aufsätze, Monographien und so weiter. Bei uns übrigens inflationär mit der Wiedervereinigung ab Anfang der 90er Jahre exorbitant zugenommen. Also Literatur, die den Begriff Identität, nationale Identität und so weiter im Titel führen. Der verbreiteten Sehnsucht nach einer positiven und stabilen, oft mit Ganzheitlichkeit und Gesundheit gleichgesetzten Identität korrespondiert eine inflationäre Verwendung des Begriffs, mit dem das eigene und das kollektive Unglück zugleich konzeptionell gefasst, auf den Begriff gebracht und alltagspraktisch als Identitätsarbeit mit dem Ziel der Herstellung von Harmonie und Kohärenz überwunden werden soll. Besonders problematisch sind bei diesen Identitätsdiskursen zwei Dinge. Die Ausblendung bzw. harmonistische Glättung grundlegender Konfliktstrukturen und die unterschwellig immer mittransportierten Mechanismen von Integration und Ausgrenzung. Das lässt sich insbesondere an allen Vorstellungen von kollektiver Identität deutlich machen. Das beschwörende Festhalten am Begriff einer positiven, kollektiven Identität, nationale Identität, ethnische Identität, religiöse Identität und insbesondere seine essentialisierenden, also auf Wesensgehalte zurückführenden, Rückführung auf einen persönlichen bzw. ethnischen oder kulturellen, alle Mitglieder der eigenen Gemeinschaft verbindenden Identitätskern, führt zwangsläufig in die fatale Spirale von Inklusion und Exklusion. Das heißt letztlich zur Ausgrenzung all dessen, was nicht identisch ist bzw. als nicht identisch definiert wird. In diesem Sinn kann vor allem der Begriff kollektive Identität und sein eigentlicher Bedeutungskern, die Abgrenzung vom konstruierten Nicht-Identischen, emotional aufgeladen und als Chiffre projektiv gegen die Ausgegrenzten in Anschlag gebracht werden, wie wir das ja am Beispiel von Pegida, AfD, Brexit und so weiter im Moment im Internet, auf der Straße und an den Wahlurnen erleben. Das gilt, so meine Überzeugung, auch für das Konstrukt der männlichen Geschlechtsidentität, mit dem unter Bezug auf etwas angeblich wesenhaft Männliches, insbesondere in den Diskursen der Männerrechtler, Väterrechtler, der Maskulisten oder Maskulinisten, je nachdem, wie sie sich nennen, in unterschiedlichen Schattierungen, bei denen wird das besonders krass deutlich, also diese Essentialisierung, nicht Männlichkeit, Männlichkeit wird heute verhindert durch den Siegeszug des Feminismus, weil der innere Wesenskern von Männlichkeit sich nicht mehr entfalten darf. Alle Einrichtungen der Gesellschaft sind feministisch durchseucht. Frauen, Jungen wachsen im Prinzip von Anfang an von Männern, von Frauen umstellt auf. Erst die Mütter, dann die Erzieherinnen, dann die Grundschullehrerinnen und dann ist es zu spät. Sie können keine Männlichkeit entwickeln, weil kein Mann in Sicht ist. Der Mann wird benutzt als Samenspender und dann als Unterhaltszahler ansonsten wird er entsorgt, nicht der entsorgte Vater. Gut, entschuldigen Sie die Kleine. Ärgert mich immer wieder. Ja, also nicht besonders da wird deutlich, in diesem Konstrukt mit dieser wesenhaften, essentialisierenden Diskussion wird Weiblichkeit unbewusst abgewehrt und zur Projektionsfläche, weil das ist das Fremde als nicht männlich geltende, zur Projektionsfläche all jener fremden oder als fremd empfundenen Selbstanteile, die als nicht männlich gelten. Verschleiert wird somit in diesem Konzept männliche Geschlechtsidentität vor allem das, was die Ansätze von Cornell und Bourdieu gleichermaßen auszeichnet, nämlich die Überzeugung, dass in männlich bestimmten Gesellschaften das Weibliche als minderwertig, nachrangig, untergeordnet, das Männliche dagegen als höherwertig, als vorrangig, als der wesentliche Maßstab für das Menschliche und seine Existenzform gilt. wie es Beate Kreis in ihrer kleinen Arbeit zu Bourdieus männliche Herrschaft formuliert hat. Nun hat sich in der Geschlechterforschung durchgesetzt, von männlicher Hegemonie anstatt von männlicher Herrschaft, also im Sinne von Patriarchat zu reden, also einer männlichen Vorherrschaft, die weiterhin die sozialen Geschlechterordnungen der meisten Gesellschaften, auch unserer westlichen, bestimmt. Warum diese terminologische Verschiebung? Die gesellschaftliche Dominanz von Männern und Männlichkeiten, es wird ja nicht mehr von Männlichkeit gesprochen, sondern von Männlichkeiten im Plural, so die Soziologin Silka Scholz, und damit verbunden die soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, wird in spätmodernen Gesellschaften weniger durch direkte Herrschaft konstituiert, sondern mehr durch Hegemonie. Und darunter ist, so führt sie aus, eine geistige und moralische Vorherrschaft von männlichen Wert- und Ordnungssystemen, Verhaltenslogiken und Kommunikationsstilen und so weiter zu verstehen. Die Aufrechterhaltung der Hegemonie erfolgt durch die Produktion einer hierarchischen Kultur der Zweigeschlechtlichkeit. Das, was in spätmodernen Gesellschaften als männlich gilt, ist in den verschiedenen sozialen Praxen sehr unterschieden und kann sich teilweise sogar widersprechen. Dennoch gibt es einen gemeinsamen Kern. Das Männliche gilt als Norm und gegenüber dem Weiblichen als überlegen. Dieses System der männlichen Vorherrschaft ist tief in der symbolischen Ordnung dieser Gesellschaften und in den weitgehend unbewussten Wahrnehmungs- und Einstellungsmustern der Einzelnen, nicht nur der Männer, verankert. Was heißt das? Trifft das eigentlich noch zu? Und was folgt daraus für die Frage nach der männlichen Subjektkonstitution? Trotz vielfältiger Modernisierungen, auch im Geschlechterverhältnis, gibt es weiterhin eine Aufrechterhaltung maskuliner Suprematieansprüche, die zeigen, in männlich dominierten Kulturen unterliegen Männer grundsätzlich dem unentrinnbaren Zwang, sich nicht nur als ein anderes, sondern immer auch als das wichtigere und überlegene Geschlecht zu setzen und diese Setzung zu beweisen. In der Selbstwahrnehmung und in der Struktur des vorherrschenden männlichen Denkens, also das ist jetzt die Struktur gemeint, nicht jeder einzelne Mann, in der Selbstwahrnehmung und in der Struktur des Denkens besteht ein fundamentaler und antagonistischer Gegensatz zwischen erwünschter Autonomie und gefürchteter Abhängigkeit. Ein Gegensatz, den ich als ein grundlegendes und in männlich bestimmten Gesellschaften nicht aufhebbares Männlichkeitsdilemma bezeichne und psychoanalytisch zu begründen versuche. Im Zentrum der diesem Dilemma entspringenden, auf die Sicherung von Macht und Kontrolle ausgerichteten Abwehr- und Kampfbereitschaft steht eine ambivalente, aus Angst, Lust und bis zum Hass reichende Feindseligkeit gekennzeichnete Einstellung zu allem Bedrohlichen, das mit Frau und Weiblichkeit assoziiert bzw. davon abgeleitet wird. Dieses Dilemma zeigt sich in besonderer Weise auf dem Feld der männlichen Sexualität. Entgegen dem Mainstream der sexualitätsbezogenen Diskurse sollte es dabei vor allem um die Analyse der spezifischen Ausgestaltungen oder Varianten der beiden Hauptkennzeichen der männlichen Sexualität gehen, auf die wir schon im Bourdieus Rahmenmodell gestoßen sind. Eine völlig überhöhte Genitalfixierung und die bereits angedeutete Gefühlsambivalenz in den weitgehend unbewussten Einstellungen zu Frauen und zur Weiblichkeit. Wie aber hängen nun Sexualitäts- und Männlichkeitskonstitution in einer weiterhin geschlechterhierarchischen, männlich dominierten Gesellschaft miteinander zusammen? Und wie lässt sich die Tiefendimension dieses Prozesses psychoanalytisch erfassen, ohne psychologisierend zu vereinfachen? In Anlehnung an Cornell sollte eine Analyse der unbewussten und zugleich gesellschaftlich vermittelten Tiefenstrukturen von Männlichkeit an der Struktur und Dynamik des objektgerichteten sexuellen Begehrens ansetzen. Das heißt vor allem an der Qualität der sogenannten Objektseite oder genauer an der psychischen Qualität der unbewussten Bezugnahmen auf das bevorzugte Objekt der Libido oder auch des Begehrens. Das erfordert meines Erachtens einen kritischen Rekurs auch auf jene triebtheoretischen Ansätze der Psychoanalyse, die weitgehend aus der Mode gekommen und häufig als anachronistisch verworfen, meist aber grundlegend missverstanden werden. In den libidinösen und aggressiven Äußerungsformen der männlichen Sexualität geht es um weit mehr als um bloß quantitative Stauungs- und Entladungsvorgänge, wie es Freuds Triebtheorie immer wieder unterstellt wird. Der gängige Vorwurf, Freud reduziere die männliche Sexualität auf ein psychohydraulisches Dampfkesselmodell, das allerhöchstens zum sexualrepressiven Klima und zu den mechanisch-naturwissenschaftlichen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts gepasst habe, ist falsch und verkennt den heuristischen Wert triebtheoretischer Ansätze. Im Unterschied zu seinen androzentristischen Spekulationen zur Weiblichkeit und der weiblichen Sexualität sind Freuds Auffassungen zur Männlichkeit fundiert, brauchbar und weitsichtig. Danach zeigt die Sexualität der meisten Männer eine Beimengung von Aggression und eine mehr oder weniger paranoid getönte Feindseligkeit, die sich besonders deutlich in der unbewussten Einstellung zur Weiblichkeit und im Umgang mit Frauen ausdrückt. Diese spezifischen Legierungen, er nennt das Trieblegierungen von Sexualität und Aggression, treten in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen auf und gehören zu den konstitutiven Grundmerkmalen männlicher Geschlechtsentwicklung oder Geschlechtsidentität, wie es immer genannt wird. Besser eigentlich zu der Entwicklung der fragilen männlichen Subjektivität. Immer hinzugefügt im Rahmen der gesellschaftlich vorherrschenden Regelung der Geschlechterverhältnisse. Eine Formulierung in Freuds spätem Abriss der Psychoanalyse weist auf die möglichen Auswirkungen dieser Legierungen von Sexualität und Aggression hin. Zitat: Veränderungen im Mischungsverhältnis der Triebe haben die greifbarsten Folgen. Ein stärkerer Zusatz zur sexuellen Aggression führt vom Liebhaber zum Lustmörder. Eine starke Herabsetzung des aggressiven Faktors macht ihn scheu oder impotent. Für eine Analyse der spezifisch männlichen Gewaltbereitschaft, insbesondere ihrer grundsätzlichen Verschränkung mit sexuellen Motiven, ist deshalb eine systematische Berücksichtigung dieser triebtheoretischen Grundannahmen trotz oder möglicherweise gerade wegen seiner androzentristischen Spekulationen über die Verarbeitung des Geschlechtsunterschieds von entscheidender Bedeutung. Derartige Triebverschränkungen gelten nicht als exklusives Vorzeichen von Männlichkeit. Typisch männlich aber ist die Unterbringung an einem Objekt, Frau, aber auch ähnlich als schwach und unmännlich gedacht, der Homosexuelle, beziehungsweise den damit verbundenen psychischen Repräsentanzen von Weiblichkeit und die immer wieder gewaltsam ausbrechende Zerstörungslust gegenüber dem als feindlich wahrgenommenen Objekt. Eine Analyse der unbewussten und zugleich gesellschaftlich vermittelten tiefen Strukturen von Männlichkeit sollte daher vor allem an dieser Objektseite, an der psychischen Qualität der unbewussten Bezugnahmen auf das Libido-Objekt ansetzen. Die folgenden Überlegungen werden diesen Trieb- und objekttheoretischen Kerngedanken unter vier thematischen Schwerpunkten aufgreifen. Erstens die Frage nach der Entstehung der Sexualität zwischen Trieb und Objekt. Zweitens die Rolle von Liebe, Hass und ganz frühen Spaltungsvorgängen in den frühen Persönlichkeitsentwicklungen. Und drittens der Zusammenhang von Weiblichkeitsabwehr, Phalluskult und paranoider Abwehrkampfhaltung in der männlichen Subjektkonstitution. Zum Schluss, wie gesagt, der Hinweis kam ja schon am Anfang, werde ich auf dieser Basis, falls Zeit und Geduld noch reichen, einen Bezug zu den aktuell erkennbaren Überschneidungen von Sexismus und Rassismus vornehmen. Damit zum ersten Punkt, das Dilemma der Sexualentwicklung im Spannungsfeld zwischen Trieb und Objekt. Was ist Sexualität eigentlich aus der psychoanalytischen Perspektive? Die menschliche Sexualität lässt sich weder auf ein anthropologisch fixes Triebpotenzial reduzieren, noch ist sie das Ergebnis eines mechanischen Niederschlags äußerer Verhältnisse im Subjekt. Als Psychosexualität konzeptionalisiert, bildet sie das Fundament der gesamten Psychoanalyse und macht eine der Hauptbezugsachsen des Freudschen Denkens aus. Als die beiden Eckpunkte dieser Analyse gelten zwar der zum somatischen Ende hin offene Trieb einerseits, der Einfluss der äußeren Wirklichkeit andererseits. Gegenstand der Psychoanalyse als Theorie des Unbewussten sind jedoch jene Verbindungen, die zwischen diesen beiden Eckpunkten entstehen und auf der Ebene der psychischen Realität inszeniert werden. Daher gelten sexuelle Vorstellungsrepräsentanzen und die dazugehörenden Affekte als Ausdruck der Bewegungen zwischen Trieb und Objekt im Spannungsfeld einer prinzipiellen Offenheit des Triebes, Freud spricht hier von der Plastizität der Psyche und seiner engen Fixierung. Freud spricht hier immer wieder von der Klebrigkeit der Libido. Kommen wir nun zum wesentlichen Gehalt der Sexualtriebäußerungen und ihrer lebensgeschichtlichen Schicksale. Der Sexualtrieb erscheint primär in unbewussten Bahnungs- und Besetzungsvorgängen, die allmählich um Objekte, Objektvorläufer oder Partialobjekte kreisen, die nicht der Realität entlehnt, also nicht aus ihr eins zu eins übernommen sind, sondern an sie angelehnt gebildet werden. Also die Realität hinterlässt bestimmte Zeichen, bestimmte Eindrücke in den unbewussten Systemen und daraus bildet sich die Vorstellung eines Objekts. Die Vorstellung ist nicht identisch mit dem realen Objekt. Das Objekt entsteht also nicht durch ein widerspiegelndes Hineingleiten von außen nach innen, sondern als eine psychische oder vielmehr eine psychosoziale Konstruktion, deren Genese und Struktur durch Freuds Anlehnungsthese deutlich gemacht wird. Demnach ist die Sexualität ursprünglich mit der Selbsterhaltung, also den vitalen Funktionen, vergesellschaftet, beginnt sich erst allmählich von ihr zu lösen und konstituiert schließlich jene Vorgänge, die erst nach der Separierung als eigenständig sexuelle zu erkennen sind. Als Vorbild gilt die Oralität, aber dieser Vorgang der Anlehnung und Verselbstständigung wiederholt sich prinzipiell auf allen Stufen der psychosexuellen Entwicklung aufs Neue. Drei entscheidende Prozesse stehen hier im Zentrum der frühen Inszenierung von Sexualität. Die Introjektion neuer Lustquellen entlang der körperlichen Austauschzonen mit der pflegenden Umwelt, die anschließend als erste erogene Zonen eigene Reize aussenden. Zweitens die Einlagerung lust- und unlustvoller Erfahrungen als Erinnerungsreste in den mnestischen, also den Gedächtnissystemen des Unbewussten. Und drittens die Bildung davon abgeleiteter Fantasien, in deren Zentrum einmal besetzte und im Wiederholungsfall innere und äußere Reize erneut besetzbare sexuelle Vorstellungen stehen, die allmählich um die Vorläufer eines Wunschobjekts kreisen. Nicht so kommt allmählich so ein Objekt oder eine Vorstellung eines Objekts zustande. Diese allmähliche Zentrierung der Besetzung auf ein vom Objekt der Selbsterhaltung verschobenes Objekt macht den Kern der erst durch diese Verschiebung eindeutig sexuell gewordenen Vorgänge aus. Einmal auf diesem Weg gebahnt, gewinnt das Objekt langsam Kontur oder wird, mindestens ebenso bedeutsam, häufig erst nachträglich in bereits stattgefundene seelische Prozesse und Warnungsarrangements eingesetzt. Das Objekt erscheint in diesem Sinne als ein nachträgliches Konstrukt, obwohl bereits eine äußere reale Objektwelt existiert. Der sexuelle Trieb bzw. Partialtrieb, der für Jean Laplanche zu Recht als Trieb par excellence der Psychoanalyse gilt, verbindet sich somit mit dem Eindruck, den die Wirklichkeit in den unbewussten Gedächtnissystemen hinterlassen hat. Das Objekt entsteht also erst langsam und wird nicht fertig mit auf die Welt gebracht und erst recht nicht eins zu eins von außen nach innen an den Trieb herangeführt. Deshalb ist es auch müßig, und ich erspare es mir, dann näher darauf einzugehen, den Trieb irgendwie mit Instinkt zu verwechseln. Das wird immer häufig getan. Die Bewegungen der Sexualität sind von Beginn an dem Prinzip der Lustsuche und Unlustvermeidung unterworfen. Gerade Lust und Unlust sind an die Vorstellung und die Realität von Objekten, das ist nicht identisch, oder Partialobjekten gebunden. Das bedeutet gleichzeitig, die Idee eines Triebes an sich ist ein Mythos und die Suche nach seinem biologischen Substrat ebenso müßig wie der Glaube an einen frühen paradiesischen Zustand prästabilierter Konflikt- und spannungsfreier Harmonie, nicht nur im Sexualhaushalt. Dieses erkenntnislogische Problem ist zugleich eines der Lebensnot, was, so der Sexualwissenschaftler Dannecker, zu einer paradoxen Verschränkung des sexuellen Wunsches mit der eigenen Vergangenheit führe. Sexuelle Motivationen sind an die einmal als lustvoll erfahrenen Erregungen gebunden, woraus folgt, Zitat, die sexuelle Handlung wird vom Suchen nach einer bereits erlebten und erinnerbaren Lust motiviert. Deshalb ist auch von der Vorstellung Abschied zu nehmen, es gebe so etwas wie eine reine Triebhandlung. Eine solche gibt es nur ein einziges Mal, nämlich dann, wenn der Trieb sich zum ersten Mal mit einem Objekt verknüpft. Damit beginnt die Geschichte des Triebes. Es entwickelt sich eine Struktur des Begehrens. Diese zwingt eine bestimmte Erfahrung hervor, die wiederum auf die Wünsche zurückwirkt. Wir produzieren sexuelle Erregung, indem wir gleichsam rückwärts fantasieren. Wir erinnern uns und lassen das Erinnerte als Wunsch Gestalt werden. Und das bedeutet, bereits das erste Befriedigungserlebnis, wo sich der Trieb mit einem Objekt oder einem Objektvorläufer einer Vorstellung verbindet, beendet unwiederbringlich die freie Beweglichkeit der Libido. Das Objekt ist zwar, so Freuds feste Überzeugung, einerseits das Variabelste am Trieb, beliebig und austauschbar, andererseits aber benötigt der Trieb nicht nur für die Akte realer Befriedigung Objekte, also Objekte ist dieser Ausdruck, nicht, sind Personen in der Regel oder Teile, können auch Gegenstände sein. Es gibt ja die sogenannte Objektophilie, eine bestimmte Form der Perversion, Menschen, die Gegenstände lieben. Ihr Auto zum Beispiel. Tragisch waren diejenigen, über die mal berichtet wurde, die die Berliner Mauer liebten. Die hatten dann irgendwie große Probleme. Limit ist. Ab 1990. Also nicht das Objekt ist einerseits das Variabelste, beliebig austauschbar. Andererseits aber benötigt der Trieb nicht nur für die Akte realer Befriedigung Objekte, wobei festzuhalten ist, dass Befriedigungslust, also Qualität, und Entspannung, also die Aufhebung der Reizspannung an der Quelle, das eine ist Qualität, das andere Quantität, gemeinsam zu den Triebzielen gehören, aber nicht identisch sind. Sondern auch, um als unbewusste Wunschfantasie überhaupt dargestellt werden zu können, brauchen wir Objekte. Ohne Objekte gibt es keine Sexualität und folglich auch keine wie immer geartete geschlechtliche Subjektivität. Daraus ergibt sich ein fundamentales Dilemma, dem die Konstitution der Sexualität schon im Medium erster Objekterfahrung unterworfen ist. Das sexuelle Begehren richtet sich zwangsläufig auf ein Objekt, das der Trieb unter dem Einfluss des Primärprozesses und den Ansprüchen eines reinen Lustprinzips eigentlich nicht bräuchte, auf das er aber in all seinen Erscheinungs- und Befriedigungsformen trotzdem unabdingbar angewiesen ist. Die Sexualität bricht gleichsam traumatisch in die Lebensordnung ein und lässt jegliche Hoffnung auf sexuelle Freiheit und Unabhängigkeit als Illusion erscheinen. Freud reflektiert das angedeutete Dilemma der Sexualentwicklung im Kontext der anfänglichen Lebensnot an mehreren Stellen, insbesondere natürlich in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von 1905, deren Aufbau allein schon diese Paradoxien deutlich macht, denen die Triebschicksale der Sexualität grundsätzlich unterworfen sind. Freud beginnt nicht etwa mit der Darstellung seiner großen, damals und heute offenbar wieder skandalösen Entdeckung der infantilen Sexualität, sondern mit den sexuellen Abirrungen, die inzwischen allgemein als Perversion bzw. seit einiger Zeit als Paraphilien zusammengefasst werden. Die Bandbreite der möglichen Perversionen bestätigt auf der einen Seite die These von der Plastizität der Psyche und der Variabilität der Objektwahl. Die einzelne Perversion dagegen dokumentiert in besonders hohem Maße die schicksalhafte Anheftung der Libido an ausschließlich ein Objekt nahezu ohne Spielraum. Also denken Sie nur an den Fetischismus. An dieser Stelle lässt sich bereits eine Verbindung dieses allgemeinen, zunächst noch geschlechtsneutral formulierten Sexualitätsdilemmas mit der männlichen Geschlechtsentwicklung und den in ihr eingelagerten Vermischungen von Sexualität und Aggression erahnen. Nach neuerer, inzwischen allgemein akzeptierter Lesart handelt es sich bei den sexuellen, in der Regel männlichen Perversionen um unterschiedliche Formen von erotischem Hass. So der Psychoanalytiker Stoller, 1979 bereits, der mit diesem Ausdruck sehr prägend gewesen ist in der Perversionsforschung. Also Perversionen sind erotische Formen von Hass. Durch die perversen Inszenierungen wird versucht, vermeintlich erlittene, möglicherweise erst nachträglich konstruierte und um die unbewusste Narration der eigenen Lebensgeschichte eingesetzte frühe Kränkungen durch den Triumph über das weibliche Geschlecht zu kompensieren. Das Objekt archaischer Hass- und Rachegefühle des Mannes ist prinzipiell identisch mit dem Objekt seiner sexuellen Begierde. Und so lassen sich die Perversionen, wie alle übrigen Akte sexueller Gewalt, auch als einen Versuch verstehen, die nicht integrierbaren Spannungen und Paradoxien, die durch die Sexualität ausgelöst werden, durch eine manipulative Beherrschung bzw. Zerstörung des Objekts aufzuheben. Aber dieser Versuch misslingt so lange, wie die Begierdespannung wiederkehrt. Eine endgültige Befreiung von diesen Spannungszuständen, die mit der doppelten, mit Begierde und Befriedigung gleichermaßen verbundenen Lust zwangsläufig immer Unlust mitproduziert, eine wirkliche Ruhe ist letztlich nur jenseits des Lustprinzips, also im Tod zu erlangen. Da die Auslöschung der eigenen Sexualität unmöglich ist und offenbar auch nur selten gewünscht wird, läuft der in narzisstischen Männlichkeitskrisen erschreckend oft gewählte Ausweg aus diesem Dilemma auf die symbolische oder die reale Zerstörung des Objekts von Hass und Begierde hinaus. Also um da Ruhe in Karton zu kriegen, besteht die Möglichkeit, die Sexualität abzuschalten. Das funktioniert nicht, also man kann sie nicht ausknipsen. Mit der Sexualität und der Erregung kommt aber immer gleich das Objekt oder, und die ambivalente Besetzung des Objekts. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, in letzter Konsequenz das Objekt zu beherrschen, damit es nicht zu gefährlich wird. Oder vielleicht, um wirklich Ruhe zu bekommen, dieses Objekt. Also man kann sich entweder selbst töten oder das Objekt. Woher aber rührt dieser für die Perversion typische Hass, der ja nicht zwangsläufig die libidinösen Regungen beherrscht oder beherrschen muss, aber doch immer wieder, besonders in Zeiten akuter, mit erneuten Kränkungen verbundener Krise, so abrupt hervorbricht? Ich tat es nur aus Liebe, ist die absurde, aber häufig vorgebrachte Begründung männlicher Täter für die von ihnen begangenen sexuellen und partnerschaftsbezogenen Delikte. Besonders in Partnerschaftstötungsdelikten in Gerichtsprozessen taucht es immer wieder auf. Worin liegt unter triebtheoretischer Perspektive die Quelle und worin das Motiv der hier zu erkennenden ambivalenten bis feindseligen Haltung, die den typisch männlichen Bezugsrahmen auf weibliche Objekte fast durchgängig zugrunde liegt? Wie funktioniert das, was Bourdieu Inkorporation in den männlichen Habitus nennt? Ein lebensgeschichtlicher und gesellschaftlich strukturierter Vorgang, für den kein theoretisches Erklärungsmodell bei ihm zur Verfügung steht? Das allgemeine Sexualitätsdilemma im Spannungsfeld von Trieb und Objekt, also nochmal nicht freie Beweglichkeit, Beliebigkeit, Austauschbarkeit, endlose Austauschbarkeit des Objekts und Fixierung, sobald eine Verknüpfung stattgefunden hat und unabdingbare grundlegende Abhängigkeit vom Objekt, gilt ja für beide Geschlechter. Wie schreibt sich also die männlich-hegemoniale Ordnung bis in den Körper des Jungen, des Mannes ein? Und transformiert dieses Sexualitätsdilemma in das angedeutete Männlichkeitsdilemma mit seiner ambivalenten bis feindseligen Einstellung zu Weiblichkeit. Damit der zweite Punkt. Liebe und Hass, der Einfluss früher Spaltungsmechanismen auf die Konstitution der Sexualität. Nicht der Wunsch zum Töten, sondern die Fähigkeit zum Hassen gehört zum archaischen Inventar menschlicher Entwicklung. Der Ursprung von Grausamkeit und Gewalt ist Hass, nicht aber eine frei flottierende Aggression, die beliebig verschiebbar ist und sich je nach Lebensumständen auf dieses oder jenes richtet. Das ist banal. Die Hauptquelle besonders der zerstörerischen Formen der Aggression ist weniger in einem humanspezifischen Triebpotenzial bzw. einem von Alexander Mitscherlich angenommenen aggressiven Triebüberschuss zu suchen beim Menschen, als vielmehr in den frühen archaischen Liebe-Hass-Regungen gegenüber den lebensgeschichtlich ersten Objekten und Partialobjekten. Im Mittelpunkt steht ein gemeinsames Objekt dieser Ambivalenz, denn erst das erste Objekt der Liebe ist in der Regel identisch mit dem ersten Objekt des Hasses. Die damit einhergehenden frühesten Triebmischungen von Sexualität und Aggression sind von primitiven Spaltungsmechanismen durch das Diktat des Lustprinzips und der Selbsterhaltung geprägt. Wie aber ist diese Genese von Liebe und Hass zu verstehen? Will man über die unbefriedigende Erklärung hinausgelangen, destruktives Verhalten, das sich zum Beispiel gegen Partner, Partnerinnen richtet, die eine Trennung wollen oder die ihre eigene Liebe verschmähen, entstehe aus einer Art Enttäuschungszorn, aus einem Umschlagen von Liebe und Hass. In Triebe und Triebschicksale von 1915 geht Freud von der Idee einer zunächst objektlosen, primär narzisstischen psychischen Ursituation aus, in die mit dem Objekt fast zwangsläufig auch der Hass ins Spiel kommt. Mit dem Eintreten des Objekts in die Stufe des primären Narzissmus erreicht, so Freud, auch der zweite Gegensinn des Liebens, das Hassen seiner Ausbildung. Somit gehört neben der sexuellen Triebentwicklung auch die Entwicklung des Hasses zum grundlegenden Dilemma der psychischen Persönlichkeitsentwicklung, die sich zwischen erwünschter Unabhängigkeit und notwendiger Bindung, ohne die paradoxerweise Unabhängigkeit nicht zu erreichen ist, bewegt. Der ursprüngliche Sinn des Hasses liegt für Freud in einer ablehnenden Reaktion auf die fremde, reizführende und gleichzeitig reizhelfende Außenwelt. Das Ich bedarf der Außenwelt nicht, insofern es autoerotisch ist. bekommt aber Objekte aus ihr infolge der Erlebnisse der Ich-Erhaltungstriebe, also Nahrung, Selbsterhaltung, und kann doch nicht umhin, innere Triebreize als unlustvoll für eine Zeit zu verspüren. Unter der Herrschaft des Lustprinzips vollzieht sich nun in ihm eine weitere Entwicklung. Er nimmt die dargebotenen Objekte, insofern sie Lustquellen sind, in sein Ich auf, introjiziert sich dieselben und stößt andererseits von sich aus, was ihm im eigenen Innern Unlustanlass wird. Liebe und Hass entstehen nach dem Prinzip von Anziehung gegenüber dem Lustspendenden und Abstoßung gegenüber dem unlustbereitenden Objekt. Hier weist Freud gleichsam in einer Vorwegnahme von Melanie Kleins Konzept der paranoid-schizoiden Position auf die entscheidende Bedeutung früher Spaltungsvorgänge hin. Die Außenwelt zerfällt ihm in einen Lustanteil, den er sich einverleibt hat, und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hat es einen Bestandteil ausgesondert, den es in der Außenwelt, in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Das ist die Geburt des Projektionsmechanismus, nicht dem wir in allen sozusagen Erscheinungen dann später im Leben wiederfinden, wo es um Feindbildung geht. Erneut wird hier die Zwangslage bei der Konstitution der Sexualität in Anlehnung an die Selbsterhaltungsfunktion deutlich, denn nach diesen Projektions- und Introjektionsprozessen gilt der Hass dem gleichen Objekt, von dem auch die Reizung und Befriedigung des Sexualtriebs ausgehen und an das sich der Trieb und seine Abkömmlinge allmählich libidinös binden. Die nicht präformierten, aber seit den ersten Triebäußerungen nicht mehr freien Bewegungen zwischen Trieb und Objekt, die das frühe Dilemma der Lebenstätigkeit ausmachen, lassen sich nun psychoanalytisch präziser fassen. Das Objekt bzw. ein merklich von der Milch zur Brust verschobener Ersatz wird dem zunächst oralen Sexualtrieb bei der Befriedigung der Selbsterhaltungsfunktion zugeführt. Durch Introjektion, also alles, was angenehm ist, wird introjiziert und behandelt, als würde es von innen kommen. Und Projektion, alles, was unangenehm erscheint, wird so behandelt, als würde es von außen kommen. Aufgespalten, um schließlich als Objekt des Hasses ebenfalls wieder im Dienst der Selbsterhaltung nun zur Aufrechterhaltung des narzisstischen Reizschutzes wiederzukehren. Freud spitzt diese These über Struktur und Genese der archaischen Liebe-Hass-Regung sogar noch zu und schließt aus der allgemeinen Geltung dieser primitiven Spaltungsvorgänge, Zitat, der Hass ist als Relation zum Objekt älter als die Liebe. Er entspringt der uranfänglichen Ablehnung der reizspendenden Außenwelt von Seiten des narzisstischen Ichs. Der Hass überlagert also nicht nur libidinöse Bindung, sondern geht ihnen im Prinzip sogar voraus. Erst in seinem Schatten erfolgen die ersten Hinwendungen des Triebes libidinöser Art, die er eigentlich nach dem Gesetz des Todestriebes verhindern oder zerstören müsste. Dieser Hass ist und bleibt unerbittlich, insbesondere wenn es ihm gelingt, sich aus der zivilisierenden Umklammerung durch die Sexualität zu befreien. Dann nämlich greifen die Menschen auf die Abwehrmechanismen jenes primitiven Hassstadiums zurück, das durch libidinöse Bindung gemildert und einigermaßen sozialverträglich verarbeitet, aber offenbar nur notdürftig überwunden wurde. Das heißt, das Ich hasst und verabscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsichten alle Objekte, die ihm Quelle von Unlustempfindung werden, gleichgültig, ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Selbsterhaltungsbedürfnissen bedeuten. In diesem Hasspotenzial liegt ohne Zweifel eine der unbewussten Wurzeln für die vom paranoiden Abwehrkampfmuster geprägten Fremdenfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft sowie gleichzeitig auch für eine bis zur Grausamkeit steigerbare Abwehr des Weiblichen, die nach ähnlichen Mechanismen wie die projektive Feindwahrnehmung funktioniert. Nicht das erste Objekt ist im Prinzip weiblich und es kommt jetzt diese Verlötung oder diese Verknüpfung zustande, da die Mutter die erste Repräsentantin der Außenwelt ist. Hier ist die triebtheoretisch bedeutsame These Freuds bedeutsam, dass die typisch männlichen Verlötungen, also Verbindungen von Sexualität, Grausamkeit und Narzissmus, erst durch die Aufrichtung und Durchsetzung des Genitalprimats unter dem Druck vorherrschender Männlichkeitsideologien entstehen und generiert werden. Nach dieser These Freuds liegt die Hauptaufgabe der Geschlechtersozialisation des Jungen in einer spezifischen Transformation seines Geschlechts und seiner Besetzung mit libidinöser, aggressiver und narzisstischer Energie vom Penis zum Phallus, dem Symbol der allgemein geltenden Form hegemonialer Männlichkeit in unterschiedlichen Varianten. Also das wäre eine Verkürzung sicherlich, wenn man die Männlichkeitsentwicklung alleine darauf reduzieren würde, spielt aber eine große Rolle für jetzt den letzten Punkt, nämlich für die Entwicklung und Entstehung von Abwehr, von Weiblichkeit im Zusammenhang mit dieser typisch männlichen paranoiden Abwehrkampfhaltung. Die männliche Sexualität und Geschlechtsidentität ist genital zentriert, in der Regel stärker als bei Frauen. Diese Zentrierung beginnt bereits im Verlauf der frühen Ablösungsphase von der Mutter, denn jenseits der Frage nach der Verstärkung der narzisstischen Aufladungen durch das mütterliche Phantasma und die mütterliche Praxis bietet der Penis dem Knaben die Chance, die Differenz zur Mutter durch die Präsentation eines Organs mit eigenem exklusiven Wert zu betonen. Möglicherweise wird hierdurch der Weg zur Autonomiefindung eingeleitet, zumindest aber enorm befördert. Auch wenn diese frühe Autonomie eine trügerische ist, deren wunschbesetzte Wahrnehmungsorganisation sich zwischen Wahn und Realität bewegt. Damit beginnt gleichzeitig auch die phallische Phase und die allmähliche Wiederannäherung an die Mutter unter dem verschärften Diktat der Genitalität. Nach den Ausführungen im letzten Abschnitt über die objektgerichtete Wechselwirkung zwischen archaischer Sexualität und den frühen Bahnungsarrangements bedeutet dieses spezifische Begehren nun nicht, dass die Mutter erstmalig besetzt und begehrt wird, sondern das aktuelle Bild der Mutter wird mit einer neuen sexuellen Qualität versehen und nachträglich in die bereits gebahnten Besetzungsstrukturen eingesetzt. Mit der phallischen Phase und der später endgültigen Errichtung des Genitalprimats durch die Pubertät wird die gesamte männliche Sexualität mit nachhaltigen Folgen für die Ausbildung der geschlechtlichen und auch der sozialen Identität im Rahmen der männlichen symbolischen Ordnung gleichsam phallokratisiert. Im Kern dieser fragilen Subjektivität steht in Korrespondenz zu den gängigen Selbstbildern und den herrschenden kulturellen Deutungsmustern von Männlichkeit, im Kern steht im Zentrum eine Phallizität, in der sich Vorstellungen von sozialer und sexueller Potenz miteinander verbinden. Damit ist der als Phallus idealisierte Penis sowohl ein Lustorgan, also Bereich Sexualität, als auch ein Insignium von Macht, Größe und Verletzbarkeit, also auch ein Organ zum Ausdruck des Narzissmus, und kann schließlich im Fall tatsächlicher oder vermeintlicher Bedrohungen der männlichen Integrität zu einer Art sexualisierter Waffe werden, also als Mittel der Aggression. Es ist erstaunlich, wie regelmäßig der Anteil der Sexualität hier, etwa in dem vorherrschenden Konzept in den Diskursen über bloß sexualisierte Gewalt, übersehen oder überschätzt wird. Die Funktion des männlichen Genitals wird nämlich trotz seiner imaginären Transformation zu einem Ausdrucksmittel von Macht, Erhabenheit und Transzendenz immer an seinen sexuellen Ursprung gebunden bleiben und sich im Fall sexueller Begierdespannung in ein sexuelles Lustorgan zurückverwandeln, an dem sich objektgerichtete Fantasien und Aktivitäten bündeln. Gerade diese Tatsache aber ist es, die den Penis und seinen Träger so verletzbar machen. Denn eigentlich ist schon eine Vereinigung der sexuellen mit der narzisstischen Funktion und ihre gemeinsame Unterbringung an einem Ausdrucks- und Erfüllungsorgan eine unmögliche Konstruktion. Der Penis des kleinen Jungen soll die Differenz und Eigenständigkeit markieren und damit den Abschied von der Symbiose, also eine Bewegung von der Mutter weg, zu relativer, aber trügerischer Selbstständigkeit und Autonomie besiegeln. Gleichzeitig weist er aber mit einer zunehmenden Unerbittlichkeit als Träger des inzestuösen Begehrens auf die Mutter zurück. Hinzu kommt, dass die dadurch verstärkt auftretenden exhibitionistischen Neigungen in hohem Maß enttäuscht werden oder in sich zusammenfallen können. Das heißt also, das Genital wird zum Träger großer narzisstischer Besetzung. Das aber macht ihn zugleich verletzbar und seinen stolzen Besitzer, auch im Vergleich mit dem größeren Organ erwachsener Männer, besonders kränkbar und anfällig für Minderwertigkeitsgefühle und Kleinheitsängste. Durch seine zunehmend phallische Ausrichtung bilden sich beim heranwachsenden Jungen und beim Mann zur Kompensation häufig jene Züge im männlichen Habitus aus, die als phallische Aggressivität oder wie Wilhelm Reich es bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts genannt hat, als phallisch-narzisstischer Charakter beschrieben werden. Solche Männer, schrieb er, pflegen im gewöhnlichen Leben jedem erwarteten Angriff ihrerseits vorzubeugen. Die Sexualität solcher Männer, die nicht grundsätzlich von der normalen männlichen Geschlechtsidentität abweicht, macht quasi ernst mit der Feststellung Freuds, das männliche Genital sei, so hat er es wirklich mal geschrieben, das Exekutivorgan der gesamten Sexualität. Also Er meint damit natürlich das zentrale Ausdrucksorgan, aber es ist natürlich zweischneidig, der Ausdruck, ne? Das Exekutivorgan. Denn wer wird da eigentlich exekutiert dabei mit diesem Organ? Der Liebesakt bedeutet immer auch ein Durchbohren, ein Vernichten, so Wilhelm Reich. Zumindest aber, so seine Analyse weiter, eine Erniedrigung der Frau. Die Beziehungen zu Frauen sind durch die gewöhnlich vorhandene Geringschätzung des weiblichen Geschlechts gestört. Der mehr oder weniger destruktiven Aufladung des eigenen Genitals entspricht eine Abwertungs- und Erniedrigungstendenz gegenüber Frauen und Weiblichkeit. Nun lässt sich der Bogen zu der folgenreichen Genese der Liebes- und Hassregung gegenüber dem ersten mütterlichen und damit weiblichen Objekt schließen. Die Abhängigkeit des Jungen von primären Pflegeleistungen und gleichzeitig von seinem eigenen Begehren und dem nie erreichbaren Objekt, auf das es gerichtet ist, sowie von signifikanten Kränkungserfahrungen, die entlang der Besetzung des hochgeschätzten Genitals einen Einbruch in die narzisstische Struktur bedeuten, verstärken eine aus Lust und Angst zugleich gespeiste Abwehr mit gravierenden Folgen im unbewussten Einstellungsbereich. Die von Anziehung und Abstoßung gleichermaßen gekennzeichneten Bezugnahmen auf ein und dasselbe Objekt schließen eine Fluchtmöglichkeit weitgehend aus und verstärken zunehmend die Neigung zu einer Aufspaltung des Frauenbildes, die niemals erfüllt, was sich der Mann unbewusst erhofft. Die Lösung seines sexuellen Grunddilemmas und die Befreiung von den damit einhergehenden Spannungen. Was fortan bleibt, ist eine mehr oder weniger starke Angst und Abwehr gegenüber der Weiblichkeit, die eine fast automatische Begleiterscheinung der nicht abschaffbaren sexuellen Lust ist. Mit der Errichtung des Genitalprimats als Zeichen der hegemonialen Männlichkeit entsteht die Bereitschaft, gegenüber Frauen und den vermeintlichen, von ihnen ausgehenden Gefahren für die männliche Integrität die oben beschriebene paranoide Abwehrkampfhaltung zu entwickeln. Der allgemeinen narzisstischen Überschätzung des eigenen Geschlechtsorgans und der ihm angedichteten Qualitäten entspricht eine allgemeine Erniedrigung und Verachtung von Frauen und der weiblichen Sexualität. Aus diesen Überbetonungen ergibt sich als kompensatorischer Ausdruck ein enger Zusammenhang zwischen Herrschaft, Transzendenz und Größenwahn. Die einem Wiederholungszwang unterliegenden verdinglichenden Zugriffe der männlichen Sexualität auf die Frau und den weiblichen Körper drücken im Grunde das Scheitern des männlichen Autonomieprojekts aus. Denn genau diese Verdinglichung, so Jessica Benjamin, diese Verdinglichung kombiniert mit absoluter Differenz und Kontrolle kennzeichnet den Übergriff des Herrn. Diese Prozesse schreiben sich grundsätzlich in den männlichen Körper und seine psychischen Repräsentanzen ein. Aber um nicht missverstanden zu werden, hier zwei Bemerkungen. Erstens, der Prozess der Errichtung des Genitalprimats und der Herrschaft des Phallus und der Besetzung des Penis als Differenzmerkmal mit dem Ziel einer eigenständigen, möglicherweise auch einer betont nicht weiblichen Identität ist weitgehend unausweichlich, nicht allerdings jene grundlegende Überlagerung dieses Prozesses durch Überlegenheitsansprüche und Feindseligkeiten unter dem Druck der kulturellen Reproduktion der hierarchischen Geschlechterordnung mit einer heteronormativen Matrix, die sich in Körper und Psyche einschreibt. In allen männlich-hegemonialen Kulturen unterliegen Männer damit grundsätzlich, wie zu Beginn bereits angedeutet, dem Zwang, sich bis in die eigenen Körperrepräsentanzen hinein nicht nur als ein anderes, sondern immer auch noch als das überlegene Geschlecht beweisen zu müssen. Zweitens, die Anatomie ist hierbei sicherlich nicht Schicksal, wie Freud mit seiner androzentristischen Annahme eines phallischen Monismus geglaubt hat, also die These von Penisneid. Nicht die Mädchen sehen künstlich das groß angelegte Ding beim Jungen und verfallen schicksalsschwer dem Penisneid und können nichts mehr machen. Und müssen sich sozusagen als ein Mängelwesen akzeptieren von Anfang an. Das ist ja seine Theorie. Aber die Machtstrukturen schreiben sich von Anbeginn an in die Anatomie ein. Diese männliche Selbstsetzung ist kein einmaliger Vorgang, also im Rahmen eines linearen Entwicklungsmodells, der mit der frühen Verarbeitung der Geschlechterdifferenz ungefähr im zweiten Lebensjahr und der Ablösung von der Mutter als der häufigsten ersten Bezugsperson abgeschlossen ist. Denn dieser Vorgang unterliegt, wie bereits mehrfach angedeutet, dem in linearen Reifungsmodellen mit monokausalen Erklärungsansätzen generell vernachlässigten Mechanismus der Nachträglichkeit. Nachträglichkeit bedeutet, und hier weise ich auf den Vortrag von Christine Kirchhoff hin, die sie hier in dieser Reihe ja gehalten hat, am 29. Januar. Nachträglichkeit bedeutet also, dass spätere, lebensgeschichtlich relevante Reifungsphasen entscheidende Umschlagstellen darstellen, in denen einmal geronnene psychische Strukturen unter dem Einfluss neuer Erfahrungen und damit letztlich gesellschaftlicher Einflüsse wieder verflüssigt und durch sogenannte Umschriftungen unbewusst eingelagerten Erinnerungsmaterials auch verändert und zu neuen Ausgängen geführt werden können. Diesem Nachträglichkeitsmechanismus kommt eine große Bedeutung für die Entwicklung der Sexualität zu. Sexualität entsteht nicht als eine biologische Kraft, die den Körper von Natur aus anhaftet, sondern als leibliche Einschränkung lustvoller Erfahrungen im Rahmen von kindlicher Interaktion, wie ich das versucht habe, deutlich zu machen. Aber erst gemeinsam mit den späteren Umschriften sorgen die frühen Einschränkungen dafür, dass das Genital zum Brennpunkt der gesamten männlichen Sexualität wird. Vor allem die Pubertät stellt dann nach Freuds zweizeitigen Ansatz der Sexualentwicklung einen zentralen Knotenpunkt dieser Umschriften dar, in dem diese Erfahrungen unter dem Primat der Genitalien neu strukturiert und zur Erwachsenensexualität umgeschrieben werden. Diese Einschreibungen und die nachträglichen Umschriften sind das Einfallstor für gängige kulturell verankerte Einstellungsmuster mit erheblichen Auswirkungen auf die männliche Sexualität, auf das Geschlechterverhältnis und auf die spezifisch männliche Art zu leben. Allerdings lässt sich die männliche Sexualität weder vollständig einer reinen Machtkategorie unterordnen, noch auf ein bloßes Mittel der Herrschaftsausübung reduzieren. Die Durchsetzung männlicher genitaler Ansprüche auf Macht, Größe, Vollkommenheit, Unabhängigkeit und die damit verbundene symbolische Aufwertung des Penis im Phallus ist ohne Berücksichtigung der genitalen Lust und den damit einhergehenden sexuellen Zwängen und Abhängigkeiten nicht zu verstehen. Die wenigen Ansätze, die sich überhaupt mit dem Phallus und seiner Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Geschlechterhierarchien befassen, vergessen, dass der Penis immer auch das bleibt, was er immer schon war, ein sexuelles Lustorgan. Nur unter Einschluss dieser Dimension, genitale Erregung und Lust, aber lässt sich die männliche Besonderheit des allgemeinen Sexualitäts dermaßen im Spagat zwischen Autonomie und Abhängigkeit genauer analysieren. Das heißt, der Phallus, oder als Phallus ist das Genital autonom, braucht immer andere. Der Penis als Sexualorgan dagegen ist umso mehr auf das Objekt angewiesen und von seinen Reaktionen abhängig. Dieser grundsätzlich dilemmatische Charakter der Sexualität, dass der Trieb in zweifacher Hinsicht für die Wunschfantasie und die Akte darin angefriedigten Objekte benötigt, wird nun unter dem Eindruck des phallischen Genitalgemachs in verdinglichter Form auf seinen Begriff gebracht. Der gewöhnlich heterosexuelle Mann braucht zur Anregung seiner Fantasie und zur Realverfügung der im Genital gegründeten Erregung weibliche Objekte gewissermaßen in Serie. Eine Abhängigkeit, die im Zentrum der männlichen Idee von Austauschbarkeit des Sexualaspekts steht und sich im hartnäckigen Überdauern der männlichen Gier nach Prostitution und Pornografie ausdrückt. Aber auch in verschiedenen kulturellen Erscheinungsformen finden wir das in dem Phänomen des Donfrontismus als nicht mehr als Perversion, sondern auch als kulturelles Muster und in aktuellen Varianten, zum Beispiel bei der Pickup-Artist. Die männliche Sexualentwicklung dokumentiert damit auf drastische Weise die Ausweglosigkeit eines Bemühens, den Fallstricken des Sexualitätsdilemmas durch die Kultivierung eines Autonomiewahns zu entgegen. Dass sich im Penis zwei unvereinbare Bedeutungen verdichten, der Wunsch nach Loslösung und gleichzeitig eine Ökonomie der Lust, die wiederum auf Bindung angewiesen ist, wird die Angst vor der Abhängigkeit immer wieder aufs Neue aufgeladen. Gerade die durch Frauen ausgelöste Erregung zeigt, dass die in diesem männlichen Autonomiewahn enthaltene Idee einer vollkommenen Beherrschung und Kontrolle eine Illusion ist. Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, schon gar nicht über die eigene Sexualität und den eigenen Körper. Das männliche Subjekt ist an dieser Stelle abhängig und scheint es dauerhaft zu bleiben. Mit der Zerstörung des Bedrohlichen wird dann versucht, den Kontrollverlust auszugleichen und zuweilen eine ein bisschen göttliche Transzendenz entrückt die Idee von Autonomie als Herrscher über Leben und Tod zu retten. Aber auch diese Versuche sind mehr oder weniger zwecklos. Die wiederholten Erfahrungen von Abhängigkeit und des vergeblichen Bemühens um Autonomie können zu einer Verstärkung der bereits als Disposition eingelagerten Potenziale von Wut, Hass und von Gewaltbereitschaft führen. Bei Vergewaltigung geht es also nicht um eine Lust jenseits des Falles, aber auch nicht um eine Lust jenseits der Sexualität. Daher wird zur Absicherung dieses eher deformierten Lustprinzips ein in dessen frühen Geltungsbereich gebildeter Mechanismus, auf den ich hingewiesen habe, auf regressiven Wege reaktiviert und verstärkt. Die Abspaltung, Projektion, Verfolgung und Vernichtung all dessen, was als Quelle von Unlust erscheint und Angst, Wut und Bedrohungsgefühle auslöst. Das grundsätzliche Paradox in der gesamten Konstruktion der Sexualität, insbesondere aber in der Herstellung des männlichen Geschlechtssubjekts, ist nicht auflösbar und kommt in männlichen Materialbedingungen immer wieder durch Gewalt und Zerstörung zum Ausdruck. Im Selbstverständnis des vermeintlich starken, autonomen und überlegenen Geschlechts ist alles, was Quelle von sexueller Lust und Befriedigung ist, gerade weil es das ist, zugleich die größte Quelle von Unlust, Angst und Abwehr. Soweit jetzt die männlichen metapsychologischen Ausführungen. Ich hätte jetzt noch ein, zwei Seiten ein bisschen vor dem Hintergrund sind natürlich geeignet. Sie weiß das noch oder haben wir gleich dazu? Noch? Sie können noch. Ich auch noch. Jede sexuelle Gewalt, insbesondere jene Formen, die mit einem destruktiven Eindringen in den weiblichen Körper verbunden sind, zielt in letzter Konsequenz auf die Auslöschung der Frau als Subjekt auf, so hier den, auf das Außerteam, das völlige Wegwischen von Menschen. Dieses Zunichtemachen des weiblichen Subjekts ist trotz offensichtlicher Modernisierung der vorherrschenden Geschlechterverhältnisse immer noch als eine Tendenz in den Strukturen männlicher, kolonialer Kulturen angelegt, nach der eigene als fremd empfundene Selbstanteil als nicht männlich deklariert und projektiv dem Konstrukt Weiblichkeit dominiert werden. Das Weibliche, die Folge dieser Projektion, wird zur Kulmination des anderen, Minderwertigen, verachtenswerten. Cornelia Klinger setzt sich genauer mit dem damit verbundenen prekären Subjektstatus der Frau auseinander. Vor der kulturgeschichtlichen Folie eines allgemeinen Quid pro quo zwischen Mensch und Mann hat sich nach ihrer Auffassung ein grundsätzlich bis heute gültiges Subjektkonzept durchgesetzt, das Zitat männliche Selbstherrlichkeit in ein universelles Gewand kleidet. Klingers für unseren Zusammenhang zentrale Schlussfolgerung lautet, Zitat, aus einer männlichen Perspektive hat sich eigentlich nie die Frage gestellt, wer oder was die Frau ist, als vielmehr, wozu die Frau da ist, wozu sie dient und wozu sie ist. Hier muss betont werden, dass es um eine grundlegende mit gesellschaftlichen Ungleichheitslagen verwobene Struktur der symbolischen Ordnung und selbstverständlich nicht darum geht, jeden einzelnen Mann geografisch, wie das mal eine Zeit lang eine Welle war, als potenzielle Vergewaltiger zu entlarven. Das, was als Subjekt bezeichnet wird, ist nicht zu verwechseln mit Individuum oder einer psychologisch erschließbaren Persönlichkeit. Der Struktur männlich hegemonialer Gesellschaften wurde nach wie vor eine Tendenz zur Nicht-Anerkennung der Frau als autonomes Subjekt inne, die sich immer wieder bahnbricht, sobald der Zugriff zu weiblichen Körpern möglich, geduldet oder häufig sogar organisiert ist. Annihilierung heißt, dass der Frau kein eigenes Selbst zugestanden wird und dass sie nur als dieses Unselbst funktioniert. So, auf die Hände, soll sie benutzt werden für das Einzige, wofür sie da ist, Körper zu sein. Sie muss Körper sein oder sie darf gar nicht sein. Diese Annihilierung entspringt der mit der kulturell verankerten Frauenfeindlichkeit einhergehenden irrationalen Aggressivität, so Regina Becker-Schmidt, meine ehemalige Bekannte und Kollegin aus der Psychologischen Institut in Hannover, eine irrationale Aggressivität, die gegen den weiblichen Körper und gegen die Imaginationen von weiblicher Sexualität sich richtet und erfolgt bei sexuellen Übergriffen bis hin zu Gewaltverbrechen in 30 überlagernden Phasen. Sie kanalisiert die tagauslösenden unbewussten Wahrnehmungsmuster und affektiven Einstellungen des Mannes zur Weiblichkeit. Sie materialisiert sich im direkten Zugriff auf den Körper der Frau und sie bestimmt den Umgang mit diesem buchstäblich zum Objekt degradierten weiblichen Körper nach Erreichung des gewaltsamen Streben Sexualziels, das heißt nach ihrer Verwendung. Ausschließend als Körper kann die Frau weggeschmissen werden, wie der Linde schreibt, wie ein schmutziges, zerknülltes Papier. Und in drastischen Worten spitzt sie den Gedanken weiter zu. Eine Verwendung wird man für sie noch haben. Und es ist immer dieselbe. Es ist das, wofür es bestimmt ist. Denn dafür hat die Natur ihr die Löcher gelassen und alle kann man sie benutzen. Diese drastische Formulierung bezieht sich auf die besonders bedrückende und ausweglose Lage von sexuell ausgebeuteten weiblichen Häftlingen in den nationalsozialistischen Konzentrationsvernichtungslagern. Kann aber grundsätzlich auf alle sexuellen Gewaltverhältnisse, nicht nur der Kriegsbewegung, bezogen werden. Hier wird deutlich, dass trotz einer Abstufung und Varianten von der sexuellen Belästigung über die sexuelle Folter bis hin zum sexuellen Mord der Kern und der Prototyp der sexuellen Gewalt, die Penetration, das gewaltsame, orale, genitale oder anale Eindringen in den weiblichen Körper ist. Der Körper der Frau steht im Zentrum der destruktiv aufgeladenen, heterosexuellen und auf ihr Genital wie auf einen fetisch zentrierten Fantasien der Männer. Ihres praktischen Zugriffs beim Akt der Vergewaltigung und ihrer von unbewussten Hass- und Rachegefühlen begleiteten Befriedigung. Solange diese Tendenz zur Nichtanerkennung der Frau und ihres Subjektstatus anhält und allein die bloße Statistik sexueller Übergriffe, insbesondere unter Berücksichtigung der anzunehmenden großen Dunkelziffer, sprechen hier eine eindeutige Sprache, solange dieser Zustand auch bei uns und eben nicht nur in Fernafrika, in Marokko oder in Indien anhängen. Solange müssen und werden wir jenen heuchlerischen Politikern und Journalisten, die nach Köln zu engagierten Wahrern und Schützern der deutschen Frauen, die ihre Rechte mutiert sind, zutiefst misstrauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.